Auf regennassen Straßen spiegelt sich der Mond. Die lange Zeit des Wartens wird endlich belohnt. Ein letzter Blick in den Spiegel, wo sind die Jungs denn bloß? Ein Pfiff ertönt, wir steigen ein und dann segeln wir los. So wie einst die alten Begehrer, gehen wir auf große Fahrt. Unser Beet heißt Schnaps und Bier und der macht uns hart. Heute ist uns ohne Gott, heute hält uns keiner auf. Die Jungs von Nordwind gehen auf Tour und machen einen drauf. Die Odensteger damals schon, fallen wir ein. Keiner, der zu uns gehört, soll heute alleine sein. Wir nehmen das, was uns zusteht, Frauen, Schnaps und Bier. Alles ist bald kurz und klein, denn deshalb sind wir hier. So wie einst die alten Begegner, gehen wir auf große Fahrt. Unser Miet heißt Schnaps und Bier und der macht uns hart. Heute ist uns ohne Gold, heute hält uns keiner auf. Die Jungs von Nordwind gehen auf Tour und machen einen Lauf. Die nächste Nacht bricht bald herein, dann geht es wieder los.